Menschen werden Werkzeug einer gnadenlosen Welt. In Politik und Wirtschaft dreht sich alles nur ums Geld. Heimat gilt nichts mehr. Alles hohl und leer. Sie treiben es zu weit. Es ist an der Zeit, sich zu wehren, auch zu begehren. Schluss mit falscher Duldsamkeit. Kopf hoch, nutzt die Zeit. Kommt, wir ziehen die Karre nun gemeinsam aus dem Dreck. Wir schweigen nicht, wir warten nicht, wir schauen nicht mehr weg. Damit unser Land bleibt in unserer Hand. Sie treiben es zu weit. Es ist an der Zeit, sich zu wehren, auch zu begehren. Schluss mit falscher Duldsamkeit. Die Zeit. Meckern ganz allein kann nicht Rettung sein. Es ist an der Zeit, sich zu wehren, auch zu begehren. Schluss mit falscher Duldsamkeit. Kopf hoch, nutzt die Zeit.